Die Zeit, die es braucht. Vorbehalte gegen den Einsatz von Kronzeugen sind verständlich. Ist man moralisch legitimiert, auf Menschen zurückzugreifen, die schwere Schuld auf sich geladen, gar Morde begangen haben? Haben sie sich wirklich von der Mafia distanziert oder versuchen sie womöglich gezielt Fehlinformationen zu geben? Nutzen sie staatliche Ermittlungen für persönliche Rache? Sind solche Leute glaubwürdig? Auf der anderen Seite ermöglichen Kronzeugen, wie gesagt, Einblicke in eine abgeschottete Welt, die anderweitig kaum möglich sind. Und ist ihre Abkehr vom organisierten Verbrechen ernsthaft, leisten sie einen Dienst an der Gesellschaft und damit ein Stück weit Wiedergutmachung für ihre Untaten. Man kann daher gar nicht auf Kronzeugen verzichten, und es ist vor diesem Hintergrund eine positive Entwicklung, dass auch in Deutschland verstärkt Kronzeugen befragt werden. In mindestens 3 wichtige Verfahren flossen entsprechende Erkenntnisse ein. Erkenntnisse aus Gesprächen, die in Deutschland geführt wurden. Die Operation Stiege im Januar 2018 mit 170 Verhafteten, davon 11 in Deutschland. Die Operation Polino im Dezember desselben Jahres und schließlich die Operation Eureka am 3. Mai 2023 mit 132 Verhaftungen insgesamt, 30 davon in Deutschland und 13 in Belgien. Als italienische Medien im April 2021 berichteten, dass Nicolino Grande Aracri zum Collaboratore di Giustizia werden, also künftig mit den Ermittlungsbehörden kooperieren möchte, veröffentlichten wir die Informationen auf der Homepage von Mafia Nein Danke und regten an, ihn auch in Deutschland zu vernehmen. Grande Aracri, bis zu seiner Verhaftung im Januar 2016, einer der wichtigsten Bosse der Ndrangheta, kennt die Verhältnisse in Deutschland. Einige Zeit hat er in der Bundesrepublik gelebt, in Warendorf bei Münster. Die Leute in Cutro, seinem Heimatort, winkten ihm zu, wenn er mit seinem Mercedes E290 durch die Straßen fuhr, mit deutschem Kennzeichen. Sein Bruder Ernesto war einst in Augsburg gemeldet und vertrat Nicolino Grande Aracri bei Abwesenheit. Mehrere Ermittlungsverfahren in Italien zeugen von der Bedeutung der beiden. Unsere Anregung fiel auf fruchtbaren Boden. Ein Landeskriminalamt bekundete die Absicht, ihn zu vernehmen, sehr zu unserer Freude. Leider stellte sich danach heraus, dass Grande Aracri nicht ins Kronzeugenprogramm aufgenommen wird. Berichten zufolge bezweifelten die Ermittler seine Bereitschaft, umfassend auszusagen. Er habe wohl Familienangehörige aus der Schusslinie nehmen wollen. Auch das kann passieren, sehr zu unserem Bedauern. Es gibt aber auch die umgekehrte Variante, dass Zweifel bestehen, ob die Ermittlungsteams umfassende Aussagen aufnehmen wollten. Ein solcher Fall ist mir bekannt. Damit wären wir erneut bei der Kronzeugenvernehmung 9 in 3, auf die mich Luigi hingewiesen hatte, und damit in Stuttgart. Der Aufwand für diese Vernehmung war außergewöhnlich. Zunächst mussten die Kronzeugen zur Teilnahme eingeladen werden, sie sind dazu nicht verpflichtet. Die Männer wurden dann von ihren Wohnungen abgeholt und an verschiedene Orte in Italien gebracht oder aus ihren Zellen zu den Vernehmungsräumen geführt. Die Befragung erfolgte über eine Videoverbindung zum Gericht in Catanzaro. Dorthin hatte sich auch eine kleine Reisegruppe aus Stuttgart aufgemacht, ein Staatsanwalt und mehrere Polizisten, um vor Ort die Befragung durchzuführen. Natürlich war auch eine Übersetzerin gebucht worden und aus rechtlichen Gründen begleitete eine italienische Untersuchungsrichterin die Vernehmung. Auch Luigi Bonaventura wurde am 30. November 2010 abgeholt und von seiner Wohnung zu einer Justizvollzugsanstalt gebracht. Dort saß er vor einer Webcam und sprach mit den Ermittlern aus Deutschland. Eine lokale Zeitung hatte recht euphorisch über die Aktion berichtet. Luigi legte mir bei unserem Gespräch darüber den Text auf den Esstisch. Wurst, Kraut und Ndrangheta. Das reiche Deutschland ist inzwischen bereit, mit der mächtigsten Mafia Europas abzurechnen. So fing der Artikel an. Möglicherweise war dieser Eindruck zu diesem Zeitpunkt berechtigt, denn in Baden-Württemberg hatte man gerade ein Ermittlungsverfahren zur italienischen Mafia aufgelegt, kämpferisch Spada betitelt, zu Deutsch Schwert. Im Zentrum standen dabei Mario Lutini und eine mutmaßliche Geldwäscheaktion. Italienische Ermittler hatten Informationen über einen Kredit für die Finanzierung eines Hotelneubaus in Crotone erhalten und an die deutschen Kollegen weitergereicht. Für dieses Ermittlungsverfahren wurden nun die 9 Kronzeugen geladen. Die Stuttgarter Ermittler hatten vor allem Männer aus zwei Orten ausgewählt, aus Corigliano, Calabro, rund 40.000 Einwohner, und aus Crotone, etwa 58.000 Einwohner. Corigliano Calabro war in Deutschland vor längerer Zeit in den Fokus gerückt worden, mit den Aussagen eines Mannes, den das bayerische LKA als Kronzeugen hatte gewinnen können. Giorgio Basile, auch Engelsauge genannt. Basile war 1998 von einem befreundeten Gastwirt nach Kempten eingeladen worden. Dort am Bahnhof angekommen, wartet aber nicht der Freund, sondern die Polizei. Der Freund, ein heute noch aktiver Gastwirt in der Region, soll ihn verpfiffen haben. Basile wurde damals von der Kripo Duisburg wegen eines Mordverdachts gesucht. In Vernehmungen in München gestand Basile weitere Morde und andere schwere Taten. Ein Beamter des LKA brachte ihn in den Befragungen dazu, die Seiten zu wechseln. Seitdem belastete Basile viele in Deutschland aktive Mitglieder seines Clans Carelli. Es kam zu einer ganzen Reihe von Verhaftungen, der Clan wurde erheblich geschwächt. Basile war nicht unter den neun vernommenen Kronzeugen. Dafür war Tommaso Russo, der mit ihm zusammenarbeitete, bis er am Tatort eines Mordes eine Kippe zurückließ und man ihn als Täter überführte. Auch unter den Neunen Giovanni Cimino, der für den Carelli-Clan als Drogenhändler und Killer fungierte und 1998 in Frankfurt am Main festgenommen worden war. In Vernehmungen von damals sagt er, dass der Carelli-Clan sich eine stabile Präsenz in Frankfurt schaffen wolle und dafür Mitglieder rekrutiere, die auch in Deutschland getauft würden. Da zwischen den Drangheta-Zellen in Hessen und Baden-Württemberg enge Bande bestehen, hätte Cimino vermutlich Wichtiges zur Situation in Baden-Württemberg sagen können, wenn man ihn ausführlich befragt hätte. Giampiero Converso war eine weitere interessante Figur in der Vernehmung. 2004 kam er in Haft und verstand dort, anhand von einigen Blicken, dass er um die Ecke gebracht werden sollte. Die Angst brachte ihn dazu, sich mit den Strafverfolgungsbehörden einzulassen. Später, wieder in Freiheit, erfuhr er, dass zwei Bosse tatsächlich den Befehl gegeben hatten, ihn zu beseitigen. 2010 wurde Converso erneut inhaftiert, er sollte eine dreijährige Strafe absitzen. Doch so weit kam es nicht. 2012 wurde er tot in seiner Zelle gefunden. Ohne Spuren von äußerer Gewalt an seinem Leichnam, allerdings deutete auch nichts auf einen Suizid hin. Nach längeren Ermittlungen teilten die Behörden mit, Converso sei durch einen Unfall zu Tode gekommen. Er habe sich mit Gas aus einer Kartusche berauschen wollen und zu viel erwischt. Über die Führung des Carelli-Clans konnte der ebenfalls angehörte Carmine Alfano berichten. Er war der Schwager des Bosses und wurde deshalb für wichtige Aufgaben eingesetzt. Vincenzo Curato, auch unter den Neunen, war mitverantwortlich für einen Anschlag, bei dem der Vater von Giovanni Cimino getötet worden war. Als Schwiegersohn des Bosses von Taurianova war er vor seinem Ausstieg mit wichtigen Aufgaben im Drogenhandel und der Schutzgelderpressung in Kalabrien betraut. Vor allem aber hielt er Kontakt zu anderen Clans. Wenige Monate vor der Vernehmung durch die Stuttgarter Ermittler hatte Curato, italienische Ermittler, über das Verhältnis zwischen den Clans aus Ciro und Corigliano Calabro aufgeklärt. Seinen Aussagen zufolge gäbe es einen Mann namens Peppe des Clans Farao Marincola, der dem Carelli-Clan bei Geldproblemen aushelfe. Wenn es in Corigliano Geldprobleme gibt, Probleme mit den Löhnen oder den Zahlungen an die Inhaftierten, dann bezahlt Peppe die Anwälte. Wenn er sieht, dass ein anderer Clan zerfällt, weil die Staatsanwaltschaft 100 verhaftet hat und nur noch 10 übrig sind und sie kein Geld machen können, um die Verwandten zu unterhalten und die Rechtsanwälte zu bezahlen, dann sind es die Leute aus Ciro, die sich um die Löhne kümmern und sie an die verschiedenen Uomini d'Onore des Clans schicken. Der Peppe, von dem Curato hier spricht, heißt mit vollem Namen Giuseppe Spagnolo, Spitzname Peppe Ubandito. Peppe der Bandit. Er stand auch auf Andrea Laforgias Liste. In Drangheta-Kreisen ist er weit über Crotone hinaus bekannt. Wenn Spagnolo sagt, dass die Leute aus Ciro Zahlungen übernehmen, dann ist damit der Clan Farao Marincola gemeint, also genau der Clan, über den bereits Mirko Bischki zu Beginn der 90er ausführlich ausgesagt hat. Spagnolos Clan, die Farao Marincola und der Carelli-Clan sind also eng verbündet. Da beide in Hessen und Baden-Württemberg aktiv sind, ist das eine relevante Information. Peppe Ubandito wird uns noch häufiger begegnen. Hätte man Zeit gehabt, wäre es interessant gewesen, die Kronzeugen aus Crotone zu ihm zu befragen, also Domenico Bumbacca, Angelo Cortese, Vincenzo Marino und Luigi Bonaventura. Angelo Cortese, neunfacher Mörder und bis zu seinem Ausstieg rechte Hand von Nicolino Grande Aracri, wusste sicher bestens Bescheid über die Aktivitäten in Deutschland, wo sein Clan zu den wichtigeren gehörte. Cortese berichtete Ermittlern, dass Grande Aracri mit höchsten Mitgliedern der 'Ndrangheta zu tun hatte. Er wurde sogar zu privaten Feierlichkeiten hinzugebeten. Antonio Pelle etwa, Gambazza gerufen, lud ihn im Jahr 2000 zur Hochzeit seines Sohnes ein. Pelle habe Grande Aracri aufgefordert, bis zum Ende des Fests zu bleiben. So feierten sie und tranken gemeinsam am Tisch mit den engsten Familienangehörigen Champagner. Von Pelle erhielt Grande Aracri die Dote Crimine Internationale. Diese Auszeichnung befähigte ihn, weltweit mit allen 'Ndranghetisti zu interagieren. Weder Mitglieder des Pharao-Clans noch die anderer Clans hatten eine derart hohe Stellung. Mit Ausnahme des Anführers des Clans Nicosia aus Isola di Capo Rizzuto, Pascale Nicosia. Wenn Cortese nach Kalabrien fuhr, wurde er immer von Giuseppe Farao, Chef des Clans, zum Abendessen eingeladen. Wer könnte also besser über Mafia-Aktivitäten berichten als jemand wie Angelo Cortese, der Zugang zu solch exklusiven Kreisen hatte? Allerdings nicht in 30 Minuten. Das Ergebnis der Vernehmung war des Aufwands leider nicht würdig. Es ist schwierig, mehr über die Befragung in Erfahrung zu bringen. Sicher ist, dass die Aussagen protokolliert wurden, doch wo diese Protokolle abgeblieben sind, ist fraglich. Bei einem Besuch in Cantazzaro erinnert sich die Ermittlungsrichterin von damals noch gut an die Aktion. Man habe die Kronzeugen befragt, ob sie etwas zu Mario Lottini oder zu kriminellen Aktivitäten in Stuttgart wüssten. Nach unserem Gespräch schlug sie vor, sich noch einmal zu treffen. Sie wolle in der Zwischenzeit nachsehen, ob die Protokolle sich noch im Archiv des Gerichts in Cantazzaro befänden. Als wir uns wieder trafen, bat sie uns freundlich in ihr Büro. Papiere habe sie leider keine, doch nach ihrer Erinnerung müsste eine Kopie der Protokolle nach Stuttgart gegangen sein. Eine Anfrage bei der Staatsanwaltschaft ergibt aber, dass man dort von dem gesamten Vorgang keine Kenntnis hat. Offenbar hatte sie sich nochmal über den Verlauf Gedanken gemacht und ihr war etwas eingefallen. Als eine Person berichtete, ich ging in dieses Lokal, um mit Drogen zu handeln, hatte der Staatsanwalt geantwortet, das interessiert uns nicht, weil unsere Ermittlungen zu einem anderen Thema sind. Die begleitenden Polizisten hätten öfter Fragen auf einen Zettel geschrieben, die der Staatsanwalt dann abgelehnt habe, ist in Erfahrung zu bringen. Er habe die Ablehnung damit begründet, dass die Fragen nicht auf einer zuvor abgestimmten Liste stünden. Angeblich hätte die Untersuchungsrichterin nach einer ersten Runde die Vernehmung unterbrochen und die Gruppe zu einem Kaffee gebeten. Sie habe die Leute aufgefordert, den Kronzeugen mehr Fragen zu stellen und erläutert, dass nicht abgesprochene Fragenkomplexe kein Problem seien, das könne man rechtssicher noch im Nachhinein regeln. Der deutsche Staatsanwalt soll dieses Angebot jedoch abgelehnt haben. Strittig ist, ob es anschließend tatsächlich laut und erhitzt zugegangen sei im Vernehmungszimmer. Man hört, dass die Polizeibeamten äußerst verärgert gewesen sein sollen, weil der Staatsanwalt Zettel um Zettel mit ihren Fragen zur Seite gelegt habe. Der italienische Staatsanwalt Vincenzo Luberto, der die neuen Kronzeugen organisiert hatte, sagte Jahre danach über die Aktion: »Die Zeit, die zur Verfügung stand, war knapp. Ich wusste, dass man mit diesem Modus keine großen Ergebnisse erzielt.« Überhaupt könnten die deutschen Staatsanwalten sich etwas von Italien abschauen. Weil man dort weiß, dass die Clans über Jahrzehnte hinweg fortbestehen, werden sie auch kontinuierlich beobachtet. Quasi jedes Mafia-Verfahren baut auf frühere auf. Ermittlungen sind eine beständige Evolution von Verfahren zu Verfahren. In Deutschland könnte man das theoretisch auch wissen. Die lange Karriere von Mario Lottini etwa ist ein gutes Beispiel dafür, eines von Hunderten. Doch die nötigen Schlüsse zieht man nicht. Weitere Versuche, mit den Kronzeugen zu sprechen, gab es nicht. Das Ermittlungsverfahren Spada enttäuschte so die Hoffnungen. Daran änderten auch neue Informationen, die aus Perugia eingetroffen waren, nichts. Ermittler hatten dort Erkenntnisse zu einer Gruppe gewonnen, zu der auch Mario Lottini gehören sollte. Einige Mitglieder dieser Gruppe handelten mit Drogen. Diese Erkenntnisse hatten sie via eines justiziellen Rechtshilfeersuchens nach Stuttgart an die Staatsanwaltschaft geschickt. Sie fanden aber nicht Eingang in das Ermittlungsverfahren Spader, sondern verblieben Quellen zufolge innerhalb des Rechtshilfeverfahrens. Das Verfahren Spader wurde 2013 eingestellt. Als Luigi und ich uns 2012 über die Aktion unterhielten, war seine Erinnerung noch frisch. Luigi war mit der Vernehmung wenig glücklich. »Sie haben mich zu Leuten befragt, die schon lange tot waren«, berichtete er. »Außerdem wollten sie von mir etwas zu Mario Lottini wissen, den kannte ich aber nicht.« Das Gespräch sei schnell vorbei gewesen. »Ich hätte mich zu anderen Personen äußern können, doch daran waren die Vernehmer nicht interessiert.« Als Luigi mir von der Befragung erzählte, hätte ich nie geahnt, was man damals alles schon in Erfahrung hätte bringen können. Und erst recht nicht, dass der Beleg dafür einmal Jahre später auf einer Einwegpalette zu mir kommen würde.